zawsze wahał majsta. Wodu kawalia. Endy klub posenanta. Sich vergiften unsere Jugend so wie Carlo Koks und Marlboro. Drum jagen wir sie gnadenlos und geben ihnen den Gnadenstoß. Alle deutsche Kids hören unsere Mucke in der Stadt. Ja, der Standard ist kein Nebel, sondern Truppenübungsplatz. Seine Taler und Freunde rauchen Haze vor der Tanke. Prototyp und Kavalier, wir kommen straight out der Kampe. Ja, wir schicken dich zurück in deine Bauschuttbaracke. Mir macht Hitze nix mehr aus, ich werd vom Bauschutz beschattet. Ja, laufen die Ratten vor dem Teutoburger Clan. Komm mit deutscher DNA. Er ist meine Waffe, mein Wille ist mein Schwert. Die graue Masse rennt den Spinnern hinterher.